Hallihallo, willkommen zum Uncast Nummer 49. Darf euch ganz herzlich begrüßen. Und wie immer ist der Mo auch dabei. Hallo Mo. Hallo Rio. Dreimal dürft ihr raten, wieder volles Programm. Ach was, nee, da wären wir jetzt nicht drauf gekommen. Nee, wir haben euch angelogen. Also wir haben heute eigentlich nur ein einziges Thema. Das Thema heißt, wir hören auf mit Android. Und ich glaube, es ist eh keiner. Ja. So. Nee, wahrscheinlich nicht. Also, es ist ein leidiges Thema. Ja, ich fange gleich mal an mit dem wahrscheinlich kontroversesten Thema überhaupt. Entwickler auf Android. Und ich will ja nicht die... Spricht eigentlich auch mal jemand über mich als Anwender? Jetzt fange ich auch noch an. Ich tue auch nur noch über Entwickler sprechen. Aber ich will ja eigentlich die Entwicklerschelte nicht fortführen. Ja, um Himmels Willen, wo wären wir denn ohne die Entwickler bei Android? Mhm. Aber man muss mal... Bei Windows 7, da gibt's keine. Aber man muss... Entschuldigung. Man muss aber jetzt ganz ehrlich sagen, das war mal wieder letzte Woche ein Beispiel, das war exemplarisch dafür, ja, wie die Entwickler quasi, wie soll ich sagen, man muss die schon dazu zwingen, ja, was zu machen oder so, oder, nein, man kann es nicht dazu zwingen, ja, man muss alles selbst machen für die Entwickler, zumindest wenn man Google ist, offenbar, ja, denn Google hat jetzt selbst ein Logo erstellt für die Entwickler, damit sie zum Beispiel auf ihren Webseiten und so weiter dieses Logo drauf machen können, um einen Link zu dem Market zu machen. Also, ich meine, gut, ich hab jetzt seit zig Jahren einen Blog. Ja. Ich mache meine Buttons eigentlich allen selbst. Bin kein Entwickler, nur Blogger. Ja. Aber ich traue es doch den Entwicklern zu, dass die auch einen Button machen können, ja, wo dann zum Android Market verweist. Ne? Offenbar wollen das viele nicht oder können es nicht, ich weiß nicht, keine Zeit dafür, mit dem Programmentwicklung beschäftigt. Aber jetzt hat Google das gemacht und bin mal gespannt, vielleicht tun die Entwickler jetzt auf ihren Webseiten mal einen Button reinmachen, wenn sie es vorher schon nicht gemacht haben. Also irgendwie muss man alles da, wenn man Google ist, muss man irgendwie alles selbst machen. Ne? Unglaublich. Vielleicht können die ja mit Google sprechen, da können die auch Google noch die Programme für die Entwickler schreiben. So, das wäre auch was. Ja, aber meinst du nicht, du gehst jetzt vielleicht ein bisschen hart ins Gericht? Ja, also aber vielleicht kann es ja nicht schaden, ein vereinheitliches Logo gemacht zu haben und einfach um dem Ding so ein bisschen auch eine Marke oder einen gewissen Wiedererkennungswert zu geben. Also ja, ich finde es nicht schlecht, dass die einfach zentral das gemacht haben, dann haben wir alle das gleiche Logo. Nein, schlecht finde ich es absolut nicht. Nur ich finde es schlecht, dass das sagen wir mal, notwendig ist, beziehungsweise dass es offenbar die Entwickler vorher nicht für nötig empfunden haben, einen Link zu Android zu setzen, zum Android-Market, so wie sie es bei anderen Produkten auch machen in ihren Job, ja, direkt reinsetzen und dafür dann noch einen Button brauchen, direkt von Google. Also ich weiß nicht, also ich wäre, sage ich mal, zumindest so erpischt darauf, Geld zu verdienen, dass ich so einen Link zum Market mit einem eigenkreierten Logo auch schon vorher gemacht hätte, ohne dass jetzt Google ein Logo macht. Natürlich, wenn die jetzt ein einheitliches Logo machen, ist es schön. Und ich hoffe, dass das auf vielen Webseiten zu sehen ist. Ja. Nee, das musste ich auch mal sagen. Ja, ganz klar. Ganz klar, dass du das sagen musstest. Ja, genau. Übrigens, Gerüchte. Ja. Ja. Ja. Neues Nexus Phone, Nexus 4G. Was haben sich die Leute da gefreut über die technischen Daten, die da kursiert sind, ja? Übrigens kursieren die immer noch. Ich habe gerade heute, ich glaube, ich weiß nicht, wo das war, entweder Wall Street Journal oder eine andere, also so ein anderes altes Medium, die haben jetzt einen riesen Artikel veröffentlicht über das sagenhafte Nexus 4G. Ich weiß nicht, ob die neuere Informationen haben, ja, oder ob die auf irgendeinem Blog abgeschrieben haben, was ja öfters mal passiert bei den alten Medien, dass die bei Blogs abschreiben. Auf jeden Fall hat sich dieses Gerücht Nexus 4G offenbar als genau solches entpuppt, nämlich nur als Gerücht, und wohl ein falsches Gerücht, ja. Leider kann man nicht davon ausgehen, dass es genauso ist, wie es in diesem Gerücht da heißt, ja. Also Android 4.0 natürlich, Ice Cream Sandwich. Übrigens, das heißt, ja, Android 4.0, soll das wirklich die Version 4.0 sein? Oh, das ist sehr interessant. Soll 1,2 bis 1,5 GHz Prozessor haben, stelle ich fest. Natürlich Dual-Core, ja, beziehungsweise, Quad-Core-Prozessor, ja. Möglicherweise mit einem 28 Nanometer Snapdragon-Chip. Ja. Also diejenigen, die gesagt haben, Quad-Core, das müsste man eigentlich schon gleich wissen, das geht nicht, weil ich glaube nicht, dass der bis Dezember fertig ist, ein Quad-Core für Android. Deswegen kann es eigentlich nur Dual-Core sein. Die Auflösung, das war das wirklich Interessanteste. Und zwar ein 720p Display. Ja. Und das ist ja mal ganz, ganz interessant. Das heißt 1280x720 Pixel Auflösung auf einem vermutlich 4 Zoll Display. Mhm. Und das wäre natürlich sehr schön. Die Grafikauflösung wird da extrem hoch und entsprechend scharf wäre das Ganze. Aber der Pixelabstand ist ja überhaupt möglich. Also ist momentan keine Technologie bekannt, welche mit so einem niedrigen Pixelabstand arbeiten. Doch, das gibt's. Das ist kein Problem. Das gibt's. Das ist schon machbar. Es gibt ja schon Smartphones auf dem Markt, die auch so ein ziemlich hohe Auflösung haben, mit sogar 3,2 Zoll. Ja. Mhm. Das ist durchaus möglich, diese Auflösung auf dem 4 Zoll Display. Nur die Frage ist halt, ob das Sinn macht, ja. Mit dieser Auflösung auf dem 4 Zoll Display, tja, dann ist auch die Schrift so mini, dass man dann eine Lupe braucht, um das zu lesen. Das meine ich wirklich so, ja. Oder man muss doch immer wieder reinzoomen, ja. Damit man zum Beispiel auf der Webseite was erkennen kann, weil es einfach zu klein ist. Ich meine, irgendwo hat das menschliche Auge ja auch dann seine Grenzen, ja. Aber wie gesagt, das Ganze hat sich wohl jetzt als falsch herausgestellt. Es sei denn, diese Zeitung da, die das berichtet hat, hat eben wieder neue Informationen, ja. Aber wie gesagt, das wäre ja was ganz Neues. Ja, ich glaube, Informationen neuer wären. Also ich glaube, das fällt unter die Kategorie zu spät bei Blogs abgeschrieben. Wahrscheinlich. Naja. Quiracity, oder wie das auch immer ausgesprochen wird von Sony, gibt es jetzt auch endlich für Android. Das heißt, wer sich bei der PS3 für diesen Dienst angemeldet hat, das ist also so eine Art Flatrate für Musik anzuhören, ja, der kann das jetzt auch mit seinem Android-Gerät unterwegs machen. Das heißt, bis jetzt geht es dann die PS3, PSP und Android für dieses Quiracity. Ist auch ganz nett, aber ja, ich weiß nicht, so gereizt hat es mich nicht. Ich möchte lieber meine Cloud-Services haben, ja, wo ich dann meine eigene Musik nutzen kann und nicht hier. Weil, ja gut, kommt auch wahrscheinlich daher, weil ich wahrscheinlich sagen wir mal, 98% von der Musik, die Sony anbietet, definitiv nicht höre. Und wahrscheinlich genau das andersrum, 98% von der Musik, die ich höre, auch nicht verfügbar ist auf diesen Services. Ich wollte gerade erwähnen, wir reden hier ja rein von Sony Entertainment. Ich weiß nicht, ob die auch vielleicht andere Musik drin haben von anderen. Vielleicht haben die auch mit anderen schon was so geschlossen, so Bündnisse geschlossen. Ja. Mm. Oh, okay. Ja, aber... Naja, auf jeden Fall 10 Dollar im Monat für ein Premium, glaube ich, ne? Mhm. Und 4 Dollar im Monat für Basic. Was heißt das? Hast du da irgendwelche Informationen, was da der Unterschied ist? Jetzt am Stegreif heraus muss ich jetzt leider passen. Ja, Okay, weil das kann sein, 10 Euro so eine Art Flatrate ist, oder was? Ja, genau, richtig, ja. Ich meine, es ist vom Preis her ist es gut. Wenn man wirklich solche Musik hört, ist es okay. Aber, ja. Ja, ich meine, ich denke, das zielt auch eher ab auf eine Generation, die Musik hört, die wir nicht unbedingt so arg toll mögen. Und das hat überhaupt nichts mit... Weil ich glaube, Backprogramm werden wir da wenig finden. Ja, aber ich glaube, das hat nichts mit Generation zu tun, sondern allgemein mit Musikgeschmack an sich so. Also, es gibt auch heute noch genug Leute, die eben kein Mainstream hören. Zum Glück. Ja, aber naja. Die Frage ist, was ist Mainstream? Wann haben es wir gehört? Was hören die heute? Ja, komm. Aber okay, das ist komm, Opi. Jetzt mach mal hier keinen Generationscrash. Ja, das hat, wie gesagt, das hat weniger was mit der Generation zu tun als mit der Musik an sich. Ja, was gerade hier. Also wirklich. Unglaublich, gell? Ja, wirklich unfassbar. Der Mo heute wieder. Du sprichst hier ein Thema an. Ja. Welches ich hochinteressant finde. Ich habe die Woche, ich weiß nicht, ob ich da lachen sollte oder weinen. Hm. Und zwar die große Firma Oracle. Die, ich habe jetzt auch Zahlen gesehen, von Google 6,1 Milliarden Dollar haben will. Hm. Wir reden von Milliarden. Ich will über Milliarden, genau. Für die 6,1 Milliarden Dollar für die Nutzung eines, ja, einer Sache, die eigentlich freigegeben war. Genau, und zwar von der Firma Sun, die die Rechte an Java hatte. Ja, die wurde dann von Oracle gekauft. Java hat es geduldet, hat es quasi auch, also nicht nur geduldet, sondern auch quasi richtig freigegeben für die Nutzung. Daraufhin haben natürlich viele Open-Source-Entwickler und andere Projekte, wie eben zum Beispiel auch Android, auf dieses System gesetzt. Bei Android kommt dazu, dass es eine abgewandelte Version nutzt, die Dalvik VM. Ja, ich habe mich da schon auch mal schon drüber geäußert. Also es ist eigentlich furchtbares. Ich finde es furchtbar, dass nicht die, sag ich mal, die komplett normale Java-Sprache sozusagen verwendet wird. Stattdessen wird so diesen Dalvik-Dialekt verwendet. Das ist furchtbar. Aber gut. Offenbar konnte man es schon ja absehen, ja, was da passieren wird, denn auch andere Firmen haben da andere VMs benutzt. Es gibt zum Beispiel auch Apache, die auch ebenfalls eine eigene VM entwickelt haben. Und jetzt ist eben Android unter Beschuss von Oracle, weil die sagen, Java oder Android verletzt die Patente von Java. Ja. Und ich glaube, Google hat das letzte Mal, als das wieder im Gespräch war, eigentlich nur gesagt, alles Quatsch, Google. Ja. Also die haben wirklich ein Lächeln auf den Lippen gehabt, ja. Die können das, da haben die wirklich gesagt, nö, also das ist lächerlich, ja. Ja, aber bei der Forderung haben sie jetzt kein Lächeln mehr auf den Lippen. Entweder sie lachen sich tot oder die ärgern sich im Grund und Boden. Ja, ich glaube, einige werden jetzt einen richtigen Wutausbruch kriegen, ist auch verständlich bei Google, aber die haben ja auch schon, sag ich mal, ein eigener Patentpool eingerichtet, wie das jetzt neuerdings so schön heißt, ja, kaufen auch fleißig Patente auf. Nicht nur wegen Android, sondern auch wegen WebM zum Beispiel. Ja, man muss ja bei dieser ganzen Verklagepolka mitmachen, ne? Nein, die wollen nicht mitmachen, die wollen sich eher verteidigen, weil die brauchen ja möglichst viele Patente, um dann, wenn sie verklagt werden, zu sagen, ja, nicht ihr habt das Patent, wir haben das Patent. Boom. Ja. Oder zu sagen, okay, wenn ihr uns wegen dem Patent verklagt, dann verklagen wir euch wegen 10 anderen Patenten. So, fertig. Ja. Und dann geht es meistens dann irgendwie mit einem Vergleich davon, der dann wesentlich geringer ausfällt, wie wenn jemand gar keine Patente auf der Hand hat. Ja, Patente sind Mist. Jetzt hätte ich fast auch wieder das SCH-Wort benutzt. Ja, Patente sind Mist, ganz einfach. Gut, was soll's? Google will das jetzt ausfechten vor Gericht. Ja, das scheint also festzustehen. Google sperrt sich da jetzt. Die lassen sich davon Oregon nicht beeindrucken. 6,1 Milliarden, das sind sich alle Experten einig, außer vielleicht zu einem Patent-Troll, der mit seinem Blog da schon öfters gegen Android geschossen hat. Ja, ich möchte jetzt keinen Namen erwähnen, schon mache ich für den komischen Typ auch nur Werbung, das will ich nicht. Ich weiß, wen du meinst. Ja, ich glaube, das sollten eigentlich alle wissen, die sich mit den Patenten da auseinandersetzen. Auf jeden Fall gut. Google 6,1 Milliarden, das ist ja. Ja, wie gesagt, alle Experten sind sich da einig. Für das Geld können sie Oracle fast kaufen. Ja, es ist übrigens interessant, für etwa 7 Milliarden hat Oracle eben Sun gekauft. Wenn die das Geld bekommen würden, hätten die quasi Sun kostenlos gekauft. Oder fast kostenlos bekommen. Ja. Das ist unglaublich. Jetzt werden wir mal abwarten, was da die Gerichte entscheiden und vorentscheiden. Das wird ja über viele Jahre gehen, also da brauchen wir keine Angst zu haben wegen Android. Möglicherweise ist, wenn das erschienen ist oder wenn das Urteil gefällt ist, wird wahrscheinlich Android schon nicht mehr und mit Java als Basis für die Entwicklung laufen, weil da sind ja im Hintergrund ist ja schon einiges im Gange, dass Android langsam, aber sicher von der Entwicklungsplattform her nicht mehr Java nutzt, sondern andere. Das laufen einige Projekte, wie es immer mal wieder gerüchteweise durchsickert. Ja, ich hoffe, dass sie sich irgendwann noch für Python entscheiden, Python. Aber ja, bis dorthin wird auf jeden Fall das Android sowieso nicht mehr so sein, wie wir es jetzt kennen. Und das wird viele Jahre dauern, dieser Rechtsstreit. Und Google ist auch bereit, den Rechtsstreit bis zum Äußersten offenbar zu führen. Ein Vergleich denkt niemand bei Google, weil die sind ziemlich riskiert darüber, was Oracle da macht und was sie verlangen. Und jetzt diese erneute, vollkommen wahnsinnige Forderung, ja, mit 6,1 Milliarden, das macht die natürlich noch wütender. Und ich glaube, jetzt hat Oracle die letzte Chance verspielt, vielleicht über einen Vergleich doch noch eine Milliarde reinzubekommen. Ja, jetzt werden sie wahrscheinlich im Endeffekt gar nichts bekommen. Ja, weil ich zweifle ganz einfach an, dass Oracle sich vor Gericht dagegen Google durchsetzen kann. Das glaube ich nicht. Ja, ja gut, ich glaube, das wird auch wahnsinnig schwer zu bewerten, was eigentlich, weil das ist ein, jetzt gerade bei dem Java, ist es ja ein riesen Rechtskauderwelsch, was da, das ist, eigentlich durchblicken, wo beginnt Open Source? Und wo beginnen die freie Sachen und wo hören sie auf und wo beginnen Sachen, wo man Patente und. Ja. Das ist sehr, sehr unüberschaubar bei Java. Ja, es ist auch daher ist es schon durchaus interessant. Aber eins kann ich dir sagen. Der ganze Streit ist der Todeskuss für Java. Ja, also ich habe auch schon angefangen, Java-Webseiten zu boykottieren. Ne? Ja, ich hoffe zumindest, dass es hier einige Entwickler abschrecken wird, weil also zumindest wenn man Open-Source-Programme oder freie Software programmiert, ja, dann finde ich, sollte man von Java Abstand nehmen. Ja, das ist einfach nicht mehr vereinbar. Nein, heute denkt man, das ist alles okay. Ich habe ja ein Open-Source-Projekt, ich habe ein freies Projekt, ich kann damit machen, was ich will und so weiter, entwickle was, das ist erfolgreich, ich verdiene auf einmal Geld damit und dann kommt auf einmal ganz plötzlich eine Firma Oracle, Hand auf, gib mir mal dein Geld. Ja. Nee, das geht gar nicht. Nee. Und es sind auch schon etliche Open-Source-Entwickler und Entwickler von freier Software deswegen auch von Java abgesprungen sozusagen. Ich meine, Alternativen gibt's genug, für Java. Ja, und deswegen ist es in Ordnung. Also ich könnte Java jetzt nicht mehr guten Gewissens jemand empfehlen, dass er es nutzen soll für seine Projekte. Aber wir haben halt eben auf Android momentan halt Dalvik und das heißt, es wird halt Java ähnlich entwickelt. Noch. Und ja, und es gibt aber auch für die Freunde des Entwickelns gibt es ja auch Lösungen für Leute, die nicht programmieren können. Ja. Und wir hatten ja vor einiger Zeit über den App Inventor gesprochen. Und du hast sogar eine kleine App dafür gemacht damals. Also nichts Spektakuläres, einfach mal so ein Bild von dir und ein bisschen ein Ton, wo da durch die Gegend brummelt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. So Love and Peace, irgend sowas. Und die nächsten sind aber jetzt am Start. Das heißt, App Inventor kriegt ein kleines Brüderchen. Allerdings nicht von Google, sondern ein, sag ich mal, externes Projekt. Und zwar nennt sich das Ding Hypernext Android Creator. Okay. Hypernext Android Creator. Und es ist auch grafisch orientiert und man tut in Form von Schaltern mehr oder weniger auch hier die Apps zusammenklicken. Man kann sich vorstellen, man braucht da schon ein bisschen Zeit. Deswegen konnte ich da jetzt nicht irgendwie tief einsteigen. Die Information ist noch relativ frisch. Ich habe das auch erst heute erfahren. Aber die ersten Eindrücke, die ich so sehe, sind sehr vielversprechend. Also ich werde auf jeden Fall die Woche nochmal mich da dran setzen und mal versuchen, eine App zu basteln. Und ja, grundsätzlich finde ich das gut, dass auch mal andere sich ein bisschen Gedanken machen, anstatt nur Google. Und dieses Thema, sag ich mal, aufschnappen. Einen kleinen Nachteil gibt's. Jetzt wirst du gleich wieder schimpfen. Der Hibernex Android Creator läuft vorerst mal nur unter Windows. Ja, super. Na, super. Ja. Habe ich mir gedacht, dass du das sagst. Ja, ja. Es ist eine wohl eine OS 10 Version noch vorgesehen. Ja, die ist momentan noch ausgeixt, aber von Linux steht momentan noch nichts da. Aber ich denke, da das alles noch relativ frisch ist und wir hier von der Version 1.0 sprechen, warten was ab, was noch mehr kommt. Naja, okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn sich einer dafür interessiert, wie mache ich was, guckt euch das mal an. Ich habe die Webseite verlinkt. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, es ist vielversprechend. Und es gibt da ja auch so ein paar Bildchen, die man sich angucken kann. Wie sieht die Geschichte überhaupt aus? Ja. Gut, gut. Also, Panasonic bringt ein Tablet raus. Ja, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ein Toughbook-Tablet. Der Name hat mich ja irritiert, ne? Toughbook? Tablet? Ja, was jetzt? Ein Notebook oder ein Tablet? Es ist aber tatsächlich ein Tablet, aber es ist aus dieser Toughbook-Reihe. Das bedeutet, ja, sagen wir mal kurz, also man kann das Tablet jemand auf den Hinterkopf kloppen, ja, ohne dass es kaputt geht. Also das Tablet, meine ich. Ein unkaputtbares. Ja, angeblich. Ja, also es ist Wasser- und Sand geschützt zum Beispiel, hat diese, ich weiß nicht, IP78-Norm oder wie heißt die? Ich weiß gar nicht. Jetzt habe ich was gesagt und weiß es selber nicht. Okay. Was oder IP68-Norm ist es, glaube ich. Ist auf jeden Fall spritzwasser- und staubgeschützt. Ja, und es hat auch so einen Rahmen außenrum, so dass es also gegen Stöße sehr gut schon mal rein mechanisch schon mal geschützt ist. Ja. Und da hat ja Panasonic schon ein bisschen Erfahrung damit. Auch die Teile innen sind eben so verbaut, dass nicht jede Erschütterung ja, Gefahr mit sich bringt, dass da Teile beispielsweise sich von der Platine lösen etc. Ja. Und also ein richtig ja, robustes Android-Tablet. Gut, die Toughbook-Reihe hat auch seine Abnehmer gefunden, wird sicherlich auch beim Tablet Markt so sein. Ob das jetzt für Normalverbraucher was ist, glaube ich nicht. Die Toughbooks sind ja auch relativ teuer, deswegen haben die sich halt nur dort eingesetzt, wo man auch wirklich ja, eben robuste Geräte braucht, zum Beispiel in der Industrie, ja, oder bei speziellen Outdoor-Aktivitäten oder bei eben Leute, wo eben ständig Outdoor-Aktivitäten haben, aber eben auch so ein Netz-Notebook da mitnehmen müssen und jetzt eben auch mit Tablet möglich. Finde ich aber trotzdem ganz gut, dass es sowas gibt und zeigt halt auch, dass eben Android mittlerweile dann für alle auch was bietet. Also auch die Leute, die jetzt eben ein Tablet brauchen, unbedingt, was weiß ich, im Gelände oder in der Firma industriemäßig ja, Montageband oder ähnliches, die haben jetzt auch eine Möglichkeit, da was zu machen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja Firmen, die setzen dann in ihren Betrieben das großflächig ein, weil es eben eine tolle Eingabemethode ist, vor allem für Checklisten etc. und gleichzeitig eben aber auch sehr stabil ist. Gerade die Eingabemethode, hast du dir ja mal die Bilder genau angeguckt? Bei dem zweiten Bild, welches hier gezeigt wird, befindet sich auf der Rückseite unten ein Stift. Moment, ich guck das mal an. Das könnte, ja, ja. Ich meine, gut, das HTC Flyer. Ich hoffe, dass das nicht rein mit dem Stift bedient wird und da kein kapazitives Display hat. Ja, das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, das wird sowas sein. Ja, hat Multitouch, ja, genau. Also, hat Multitouch, das ist schon mal was. Also, ich denke, das ist so wie beim HTC Flyer. Das ist ein spezieller Stift, den man dann eben nutzen kann, was auch ganz sinnvoll ist für eben, wenn man denkt jetzt industriemäßig und so weiter, dass man da auch richtig zum Beispiel Zeichnungen anfertigen kann oder halt ja etwas genauer dann punktgenau quasi dann etwas auswählen kann. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn so ein Montagearbeiter da, ja, oh, mit der Hand so bam drauf, Daumen ist so groß wie ein ganzes Display, ja. Ja, ist das schon schwierig, die Mitte zu treffen, ja. Und dann Also ist halt so ein, Grobmotoriker. ja, genau. Und dann ist halt so ein Stift dann doch schon ganz gut. Also ich denke, die Zielgruppe wird da zufriedenstellen Der Kranführer mit seinem 1,5 Meter breiten Daumen, so. Genau. Also, Olivetti bringt auch ein Tablet raus. Und ja, ihr habt es richtig gehört. Ja, der Olli! Olivetti, ja. Ach Gott, ich meine, früher waren die ja mal richtig schön da für eine gewisse Zeit in der Computerbranche, ja. Olivetti-Computer, meine Güte, das war noch was. Jetzt ihr Comeback in dem Bereich, wenn man so will, ja, mit einem Tablet, das Olipad 110. Ich habe bei dem Namen so lachen müssen, ja. Olli. Das Olipad. Nein, also Name. Ja, Olivetti kann man dann umtaufen in Olli Petti. Olivetti. Oh Mann. Nee, also, der Name ist echt böse, ja. Olivetti Olipad 110. Gut. Wenn es denn so sein soll. Aber immerhin, Android 3.1 soll damit ausgeliefert werden. Das heißt auch, dass es natürlich noch etwas dauern wird. Im Prinzip, ja. Bis es erscheint, klar. Und zwar etwa ja, gegen Ende Juli soll das Ganze rauskommen. Hat eine Nvidia Tegra 2 Dual Core CPU, 16 GB interner Speicher, 1280x800 Pixel Auflösung und 1 GB RAM. Also immerhin schon mal 1 GB. Ist gar nicht schlecht. Ja, da haben wir schon Schlimmeres gehört. 5-Megapixel-Kamera. Naja, gut. Und 2 Megapixel Front-Facing. Das ist gut. Also endlich mal eine Front-Facing-Kamera, die ein bisschen mehr als normale VGA-Auflösung schafft. Auch das ist schön. Und ja, hat Micro-USB-Anschlüsse, Micro-HDMI und Mini-USB-Slots, ja, vorhanden. Auch das interessant. Soll so in etwa 399 Euro kosten. Ja. Das ist eigentlich okay vom Preis. Das ist okay für die Leistungsdaten. Kann man da jetzt erstmal nichts sagen. Wie jetzt natürlich die Qualität zum Beispiel vom Display und so weiter jetzt ist, ja, das wird, muss man dann erstmal sehen. Interessant, dass es vom Design her ziemlich ähnlich dem G-Tablet von ViewSonic ähnelt. Ob das jetzt was zu sagen hat oder nicht, ja, weiß man noch nicht. Muss man erstmal abwarten. Jo. Du meinst, dass es vielleicht dasselbe Gerät sein könnte? Möglicherweise, vielleicht modifiziert halt noch. Ja, also, mal Ja gucken. gut, es gab schon öfters Kooperationen zwischen zwei, drei Firmen. Ja, natürlich. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Nee. Wollte ich damit auch nicht gleich schlecht machen, wollte es nur sagen, dass es so ist, ja. Also, und ob so ist, ob es dann wirklich tatsächlich das gleiche Produkt ist, wissen wir ja gar nicht. Und ist jetzt rein nur so spekulativ. Also, ich habe mal eine Frage zu deinem nächsten Thema. Ja. Du hast da hier Thema notiert, wegen, da ging es nochmal um Taskkiller. Ja, genau. Da wurde ja auch angefragt, Genau, wer hat das nochmal mitbekommen gemacht? habe. Nur kann man gucken, ja. Ja, ich hab übrigens den besten Taskkiller, den man sich überhaupt vorstellen kann. Doch. Man nehme Handy und schmeiße an Wand. Der Task ist nicht mehr da. Okay. Nein, Spaß beiseite. Warte mal kurz. Ich muss das mal jetzt erstmal hier finden, wo das ist Ja, hier. habe ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht? Das tut Nee, mir aber leid. ich muss nur mal gucken, wer diese Anfrage gestellt hat. Ich will ja auch das nennen. Das ist, wenn man hier alles podcastmäßig offen Ja, hat und dann genau. fehlt einfach die Standardsoftware. Ja, also der Dude 360, der Dude 360 hat angefragt wegen, was soll das heißen? Ich habe in der letzten Sendung, haben wir kurz erwähnt, wegen Taskkiller, haben uns ein bisschen lustig gemacht drüber, was soll das? Also in der Episode 12, die haben wir auch verlinkt, da tun wir kurz mal, oder was heißt, da können wir ausführlich auf das Thema Taskkiller eingehen. Nur nochmal kurz jetzt, Taskkiller ab Froyo absolut nicht mehr notwendig. Ja. Im Gegenteil, das kann das Gerät ganz gewaltig langsam machen, kann zu Fehlfunktionen führen und so weiter. Vor allem die automatischen Taskkiller, die werden auch schon von neuen Android-Versionen gar nicht mehr unterstützt, deswegen. Und das Problem ist nämlich, dass viele Tasks benötigt werden, die der User zwar denkt, ja, den brauche ich jetzt nicht. Ja, zum Beispiel, typisches Beispiel ist G-Talk. Ja, ich benutze kein G-Talk. Zack, Task löschen. So, und was passiert? Der ganze Market funktioniert nicht mehr, weil nämlich auch der Market mit G-Talk funktioniert. Also G-Talk muss immer laufen bei einem Android-Gerät, beispielsweise. Über G-Talk wird authentifiziert. Authentifiziert, ja, es werden Programm-Updates geschickt und so weiter und so weiter. Also das ist zum Beispiel ein typisches Ding, was immer wieder falsch gemacht wird. Dann sind auch die Taskkiller, die es einigermaßen gut meinen und eben automatisch Tasks, die nicht benutzt werden, wieder killen. Und das ist so ziemlich das Schlimmste. Und das ist, dafür ist Android nicht ausgelegt. Android ist von Grund auf so gemacht, dass Tasks laufen müssen, so lange oder so lange im Speicher bleiben, bis Speicher benötigt wird. Und dann wird automatisch von dem Taskmanager, der im Android-System funktioniert, der Task quasi beendet. Derjenige, der am längsten ohne Benutzung war und genug Speicher abwirft, der wird dann beendet. Und dann kann der nächste Task eben ausgeführt werden. Denn, was ist so im Normalbetrieb der Fall? Man geht zum Beispiel im Browser, macht irgendwas, schließt einen Browser, ruft eine andere App auf, da geht man vielleicht später wieder in den Browser. So, das geht dann ruckzuck, das geht ziemlich schnell, man ist dann ruckzuck im Browser, aber nicht, wenn man einen Taskkiller hat. Der hat nämlich den Browser komplett geschlossen, dann dauert es so lang wie am Anfang. Ja. Als ob man den vorher noch nie aufgehört hätte. Obwohl er normalerweise im Speicher sein könnte, was auch nicht schlimm ist, denn solange genug Speicher vorhanden ist, macht es gar nichts, wenn ein Programm im Speicher drin bleibt. Ja? Und es gibt das sogenannte Idle Flag, ja? Wo eben keine Rechenzeit verbraucht wird. So. Und deswegen ist der Taskkiller nicht mehr notwendig und der Taskmanager von Android regelt alles. Entwickler zum Beispiel, die oder auch Leute, die jetzt eben Programme testen, die eben, ja, sagen wir mal, nicht gut programmiert sind und nicht ausgereift sind, ja, zu Testzwecken beispielsweise, die können solche Tasks haben, die aktiv sind, obwohl sie eigentlich inaktiv sein sollten, ja. Also wenn das ein fertiges Programm ist, dann würde ich empfehlen, dieses Programm sowieso zu deinstallieren, weil dann ist es nicht wert, dass es läuft, weil es dann schlampig programmiert wurde. Wenn es natürlich jetzt ein Bug ist oder man hat es eben zu Testzwecken drauf und muss es aber jetzt beenden, auch Android hat einen Taskkiller drin, sogar schon ab Version 1.6. Allerdings einer, der nichts automatisch löscht, sondern bei dem der Nutzer in das Menü gehen kann, den Task auswählen kann und dann eben, zum Beispiel auf Englisch heißt es Force Stop, ich weiß nicht, wie das bei dir auf der deutschen Einstellung heißt. Kann ich jetzt auswendig auch nicht sagen. Ich glaube Prozess beenden oder so. Wahrscheinlich, ja. Also was man auf jeden Fall beachten muss, wenn man einen Task eliminiert über den eingebauten Task-Killer in Anführungszeichen, dann wird der Prozess nicht mit aller Gewalt beendet, sondern er kriegt noch die Chance, gewisse Aktionen durchzuführen. Ja. Das ist nämlich auch ein großer Unterschied zu externen Task-Killern. Genau. Und bei der normalen Ansicht kann man auch keine System-Tasks killen, die unbedingt von Android gebraucht werden, sondern nur die Programme, die tatsächlich eben zum Beispiel nachinstalliert wurden etc. Ja. Und damit ist es einigermaßen sicher. Machen muss man das aber nicht generell, wenn eben das Programm nicht abgestürzt ist oder eben komplett durchdreht. Weil, Leute, das macht Android. Kümmert euch nicht drum, benutzt die Programme, seid fröhlich. Android macht alles für euch im Hintergrund. Wumm. Vielleicht sollte ich mal ein Mo-Special machen über das Thema Taskkiller. Nein. Nein, nicht schon wieder. Ja. Du hast noch was geschrieben über das Google Maps Update. War ja eigentlich nichts Besonderes, oder? Nee, also das Google Maps Update war diesmal ein sehr sparsames. Also es ist ein Bugfix-Update gewesen mit ein, zwei Punkten. Und was hinzugefügt wurde, die Bewertung von Restaurants ein bisschen schöner gemacht worden. Und das war's eigentlich schon fast. Super, gut, also ja. Wieder ein Update, ja, also, aber diesmal Verhalten. Ja, also es ging da um einfach um, sagt man, ein bisschen glatt ziehen, ein bisschen perfektionieren, aber nicht unbedingt jetzt sichtbar für den User. Mhm. Aber grundsätzlich sollte man die Google Maps Updates immer drauf spielen. Okay. Auf jeden Fall. Was, hätte ich jetzt fast vergessen, was jetzt neu ist, allerdings natürlich nicht bei uns. Es gibt momentan bloß, ich glaube, 7 Städte weltweit, die davon unterstützt werden. Und zwar haben die ja bei Google Maps jetzt die Funktion eingebaut, dass man Fahrpläne sehen kann, zumindest in manchen Städten. Ja. Für Bus und Bahn. Und ja, im Moment, ich glaube, 7 Städten sind, gibt es die Möglichkeit sogar zu sehen, welcher wann kommt wegen Verspätung und. Also Echtzeitinformationen sozusagen. Echtzeitinformationen, genau. Allerdings fast alles in den USA und auch ganz wenig ausgewählte Städte. Ja. Tja. Ich glaube, London ist noch dabei, meine ich. Aber ich will jetzt nicht lügen. Vielleicht sollte ich eigentlich einfach nochmal in meinen eigenen Artikel reingucken. nicht eigenen Artikel, aber den Artikel, den ich halt eben verlinkt habe. Okay. Und zwar ist das Madrid, Turin, San Francisco, San Diego, Boston und Portland. Schön. London ist nicht dabei, ich nehme wieder alles zurück. Okay. Aber Madrid, das ist mal interessant, ne? Ah, gut, okay. Ich meine, Hauptsache Portland ist dabei, ja. Dann kann ich wenigstens was mit anfangen. Ganz wichtig, ganz, ja, ganz genau. Wichtig. Ganz wichtig. Also, ja, dann tue ich mir doch lieber, bevor ich mir da die deprimierenden Echtzeitinformationen über verspätete Züge angucke, dann spiele ich doch lieber eine Runde Angry Birds, oder? Die haben schon wieder was Neues. Ja, die haben schon wieder. Ah, oh, da gibt's aber. Das hat Diskussionsbedarf. Mhm. Und zwar, als allererstes mal Angry Birds, neue Level, Mine and Dine. Mhm. Ja, da geht's um das Thema, wie der Name schon sagt, ne? Also, ja, das Ganze kriegt so ein bisschen einen Minen-Look. Auch die kleinen, netten Figürchen haben jetzt schöne Minenhelme auf. Und man wirft da jetzt auch mit Steinen und was weiß ich alles. Also es ist ein bisschen, mal ein bisschen was anderes. Was ich aber ansprechen wollte, es sind riesen Diskussionen losgegangen, auch im Markt, was die Bewertung und so weiter betrifft. Die Firma hat eine neue Funktion eingebaut. Und zwar die Standortinformationen. Mhm. Und zwar soll das dazu dienen, dass wenn man ganz bestimmte Standorte sich an ganz bestimmten Standorten befindet, dass dann Levels freigeschaltet werden. Mhm. Standortbezogen. Ja. Natürlich ändern sich dann die Sicherheitsrichtlinien. Ist klar, weil ich muss zugreifen aufs GPS und. Die Sicherheitsrichtlinien, die da erwähnt werden, sind allerdings relativ viel. Und da gehen die Diskussionen jetzt los, wo die Leute wieder fragen, warum möchten die da drauf zugreifen, warum möchten die da drauf zugreifen, warum können die meine Telefonnummer sehen und. Mhm. Also da geht richtig der Punk ab im Moment. Ach ja. Mal wieder. Ich meine, ich kann es verstehen, also die, man muss sich die Übersicht mal angucken, die ist also nicht ohne, was da jetzt abverlangt wird. Da werden wirklich Sachen gefragt, wo ich mich dann auch selbst, überlege, ja. Warum. Das Problem ist halt, dass die Abfrage oder das, was angezeigt wird, da alles ziemlich allgemein ist. Wenn da zum Beispiel heißt, Zugriff aufs Telefon bzw. auf die Telefonfunktion, ja. Ja klar, könnte dann die App, wenn man freigibt, auf alle Daten zugreifen, die eben am Telefonbuch drin sind, ja. Aber gleichzeitig ist es eben auch, dass es zum Beispiel überhaupt möglich ist, dass wenn man einen Werbebanner anklickt, ja, dass man zum Beispiel mit einer Firma Kontakt aufnehmen kann. Und genau dafür ist dann wahrscheinlich die Funktion auch gedacht. Ja. Oder zum Beispiel sowas Simples wie, warum muss meine Musik-App Zugriff auf mein Telefonbuch haben, auf meine Telefonkontakte? Ja, es ist ganz einfach so, weil zum Beispiel eben diese Phone-Functions, ja, eben damit verknüpft sind. Und wenn du nicht haben willst, oder wenn du haben willst, dass zum Beispiel, wenn du Musik hörst, und es kommt ein Anruf rein, ja, dass dann eben die Musik aufhört zu spielen, solange bis du sprichst, und dann, wenn du auflegst, fängt die Musik wieder an zu spielen, also das, was eigentlich ein normales Musikprogramm können sollte, ja, dann braucht man eben Zugriff auf diese Telefonfunktion. Das ist nun mal so. Ich denke, was Rovio da falsch macht, ist zu wenig Aufklärung. Die sagen nicht, was sie jetzt wirklich damit vorhaben, was, oder ja, die sollten das vielleicht einfach in den Beschreibungen, die Beschreibung halt auch aktualisieren von Angry Birds. Wenn ich mir jetzt hier angucke, die Erfahrungsberichte, die sind Hammer. Ein Punkt, ein Punkt, ein Punkt, ein Punkt, ein Punkt, ein Punkt. Ja. Und warum? Nur alle Rechte, Rechte, Rechte. Ja, weil die Leute Angst haben. Ja. Und schlicht und einfach nicht wissen, warum das. Ich weiß das mit den standortbezogenen Daten, weil ich das nachgelesen habe. Aber viele wissen das gar nicht. Mhm. Und da muss man auch mal vielleicht hingehen und sagen, okay, wenn ich schon die neuen App, neuen Screenshots haben sie reingemacht. Aber die Beschreibung der restlichen Funktion, die fehlen. Mhm. Da hätte man wirklich sagen können, pass auf, das haben wir. War das das Angry Birds Rio? Das ist ganz toll, das ist ganz klasse. War das das Angry Birds Rio, das da geupdatet wurde? Ich glaube, das ist nur Angry Birds. Das Original Angry Birds wurde da aktualisiert. Ja, weil ich sehe da... Weil das finde ich nämlich nicht mehr. Wie, das findest du nicht mehr? Das ist es, was ich finde, nur unter dem Begriff Angry Birds. Angry Birds Rio das sind die Mein und Dein, ja genau. Ja, also ich habe mir das jetzt gerade mal anguckt. Also Storage, also für die SD-Karte Zugriff, Your Location, klar, für die Werbung, für die standardbasierte Werbung, Netzwerkkommunikation, klar, damit es auf Internet zugreifen kann, und Phone Calls eben, ja, um eben auch wieder von dem Werbebanner her das ermöglichen, ja, zu klicken, beziehungsweise eben dann, ich weiß nicht, ob der irgendwelche Funktionen ausführt, falls ein Telefonanruf reinkommt, dass dann das Spiel irgendwie unterbrochen wird oder so, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn das, zum Beispiel, wäre das eine Möglichkeit. Ich kann ehrlich gesagt da nichts entdecken, was mich jetzt irgendwie abschrecken würde, weil das sind eigentlich Funktionen, die schon von wesentlich weniger aus oder größeren Programmen genutzt werden, ja. Also diese Funktionen werden mittlerweile von fast jedem Tool benutzt. Diese Freigaben. So ähnlich, also ich musste auch ein bisschen lachen, weil wir reden hier von einem Programm, welches eigentlich schon eine ganze Zeit bekannt dafür ist, dass es sauber ist. Ja. In Anführungszeichen, ja. Und so ein Riesentara. Wie gesagt, ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, weil jemand, wo nicht aufgeklärt ist, der reagiert vielleicht so. Aber grundsätzlich hast du schon recht, ist irgendwelche Popel-Furz-Programme, wo, was weiß ich, ein Menschen durch den Bildschirm rennt und furzt, da lässt man dann alles zu. Und hier diskutiert man über den einen oder anderen Punkt. Ich weiß nicht, jetzt für die Allgemeinheit, in erster Linie ist die Änderung dazu da, standortbezogene Dienste, das heißt, ich gehe in irgendeinen Club rein und dann kriege ich ein Angry Birds Level, wo es um diesen Club geht zum Beispiel. Also ich habe jetzt gerade eben mal einen Kommentar als hilfreich markiert, ja. Der Miles hat in den Kommentaren geschrieben, raid the game, not the permissions, you fools. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Okay. Nein, also, wie gesagt, es ist ein neues da, zum 850 Milliardsten Mal, aber ein klein bisschen anders. Und halt eben die Änderung der Berechtigung, wobei ich finde die Idee sehr gut. Ja, dass wenn man irgendwo in eine Kneipe geht oder an einem bestimmten Platz, dass dann Levels freigeschaltet werden können. Bei uns wird es wahrscheinlich eh nicht kommen, aber naja. Ja, da muss man dann, was weiß ich, ins Louvre oder sowas. Aber die Idee grundsätzlich finde ich schon gut, und jetzt gerade Location-Based Services ist eh ein großes Thema, und ich finde es gut, dass man das auch mal in einem Spiel anwendet. Ja. Naja, vielleicht lässt man ja wenigstens die App oder die Apps zu, die du als nächstes hier aufgeschrieben hast. Vielleicht lässt man wenigstens den durchgehen, die GPS Location zu sammeln. Du redest von den Schweizern, ne? Von den Schweizern? Was für Schweizer? Du redest von den Schweizern, oder? Also du hast hier was drin schon. Apps können Leben retten. Richtig. Ja. Und zwar eben, oh nee, oder? Entschuldigung. eben ist hier mein Chrome gerade eben abgerauscht, aber richtig heftig. Ja, kommt davon, ja, wenn du die komische Schmuddelseite im Hintergrund hast. Ja, ja, du weißt ja, ich brauche sowas, um mich einfach bei Leibe zu halten. Ja, so wie am Podcast, genau. Ja. Nein, und zwar die Rega-App. Ich weiß nicht, Rega, ob dir das was sagt. Das ist so eine Zentrale für, wenn man außergewöhnliche Touren macht, dann meldet man normalerweise diese Touren an, dass man im Notfall auch gefunden werden kann. Mhm. Und von denen gibt es eine App. Und diese App, die heißt iRega. Mhm. Und diese App hat jetzt tatsächlich Menschen das Leben gerettet. Aha. Also es gab ein Problem. Die App hat funktioniert, hat per Hin- und Her-Kommunikation mehr oder weniger Standorten und so weiter gemeldet und die Leute konnten gerettet werden. Ah, sehr gut, sehr gut. Also man sieht, wie wichtig Location-Based Services sein können. Ja, ja. Und ich bin also wirklich erstaunt, jetzt gerade auch, also, weil, ich meine, 4000 Meter Höhe waren die. Mhm. In was? Wrangell St. Elias National Park. Mhm. Und ja, wie gesagt, der Rettungsdienst konnte da die problemlos lokalisieren. Du musst schon mal angucken, die App. Weil klingt interessant, ne? Funktioniert die auch in Europa, also in sonst Europa? Oder? Das weiß ich nicht, das weiß ich oder nicht. Oder nur in den USA? Ich glaube nicht, dass, ich glaube, Rega ist... ist, glaube ich, nichts Kostenloses. Ich meine, das machen hauptsächlich Leute, die Expeditionen und sowas machen. Ja. Also, die kümmern sich wirklich darum und überwachen, sage ich mal, die ganzen Expeditionen. Ah, okay. Das ist vielleicht aber das muss man sich genauer angucken. Ich habe es jetzt auch nicht weiter nachgelesen. Ich kenne es halt also, von dem einen oder anderen Doku, die ich schon gesehen habe. Also, was ich immer mache, ist beim Geocachen, wenn ich da zum Beispiel in irgendwo reingehe, ja, wo irgendwie zum Beispiel gefährdet ist, ja, zum Beispiel eine Höhle oder ein Lost Place oder so, dass zum Beispiel ein Einschuss gefährdet ist oder ich irgendwie verrückte Sachen mache, ja, dann twitter ich, ja, über Banker übrigens, ja, ein Bild beziehungsweise irgendeine Nachricht auch über Twitter direkt, gibt das meinen Standort mit an, ja, guckt, dass der Standort möglichst genau ist, bevor ich dort reingehe und dann weiß jemand, der das überwacht, zum Beispiel, ne, und die Leute wissen dann, okay, ich bin da jetzt reingegangen. Wenn dann in absehbarer Zeit kein weiterer Tweet folgt, ja, dann wird Alarm gegeben, ja, und die Leute schicken die Rettungsmannschaften los, ja. Mhm. Weil es kann ja sein, dass ich dann irgendwie verschüttet bin oder so. Ich darf dann natürlich nicht vergessen, Bescheid zu sagen, wenn ich wieder rauskomme, ja, dass alles okay ist und es dann auch wieder zu twittern. Ne? Also es funktioniert. Ja, und es sieht dann folgendermaßen aus, so, ich gehe rein! Ich komm raus! Ja, genau. Raus. Nein, aber du wirst lernen, so simpel das klingt, das ist wirklich eine Art so Mini-Lebensversicherung, ja. Wenn es da drauf ankommt, ja, dass man dann hier irgendwo ausgebuddelt wird oder so, ja? Dann ist es schon wichtig, wenn man vorher bekannt gibt, wo man ist, dass dann eben was gemacht werden kann. Ob man das jetzt privat macht, an jemanden schickt, ja, die Location, oder eben dann über Twitter. Ich verbinde es einfach zusammen. Ich twitter sowieso immer, was ich gerade mache beim Geocachen, ja, meistens. Und dann verbinde ich das eben da. Mhm. Nee, also grundsätzlich finde ich das nicht schlecht, dass du das machst. Und ich sehe ja dann auch immer, was du tust, ich kriege ja immer eine Message und ich gucke auch immer schön die Bilder an, die manchmal echt nett sind. Ja. Mit Wildkatzen manchmal, ne? Ja, zum Beispiel mit einer Katze, die das Bein hochkrabbelt, das habe ich auch schon gesehen. Ja, okay. Und wenn irgendwas ist, dann kann ich dann agieren, kann gucken, welche Koordinaten sind das und dann fahre ich mal kurz hin und buddel den Rio aus. Genau. Oder sprenge ihn frei, je nachdem, was er gerade getan hat. Ja, ich habe noch eine gute oder schlechte Nachricht. Kann man jetzt eigentlich sehen, wie man will. Was meine Erfahrung betrifft, sage ich Dankeschön. Milestone 3 soll nicht als EU-Version, als UE, oh. Ja, als EU-Version kommen. Oh. Ich kann nur sagen, Motorola, das, was ihr euch mit dem Milestone 1 geleistet habt, kann ich nur sagen, Gott sei Dank. Naja, oh, so schlimm, wirklich so schlimm. Ja, ich bin immer noch sauer auf die. Oh. Bin immer noch sauer. Die haben ja Besserung gelobt bei den neuen Geräten, ja. Und die gehören ja, glaube ich, auch zu der Allianz da, wo Google geschmiedet hat, dass garantiert wird, dass 18 Monate zeitnah Updates gibt. Mhm. Ja, dann lasse mal erstmal in anderen Ländern machen vielleicht. Ich glaube, diesmal, ja, gut. Die müssen wirklich zeigen erstmal, dass es auch anders geht. Mhm. Aber nicht ein Dreivierteljahr die Leute warten lassen, versprechen und dann warten lassen. Das geht gar nicht. Was ist eigentlich mit diesem Samsung Galaxy Fit? Das ist mir vollkommen neu. Was ist das? Das Samsung Galaxy Fit ist wirklich ein Smartphone. Mhm. Nicht von der Leistungsklasse her eher ein einfaches Gerät. Also das hat 600 Megahertz Prozessor, hat 320x240 Pixel, also sehr, sehr einfach mit dem 3,31 Zoll Display. Hat eine erstaunlich 5 Megapixel Kamera drin. Ja, ist ja. So schlimm hier. 5 Megapixel. Ja, ganz. Und hat Froyo drauf. Nee. So, und das gibt es tatsächlich im Discounter. Ja. Weiß nicht, ob wir den ganz offiziell erwähnen dürfen. Im Discounter für 160 Euro. Jetzt kann man natürlich streiten, ist 160 Euro wirklich günstig für diese Ausstattung? Ich sag mal, für einen Android-Einsteiger ist es durchaus ein interessantes Gerät. Oder kennst du ein Gerät, welches günstiger ist mit ähnlichen oder besseren Daten? Also 159 Euro für ein Android-Handy mit 5-Megapixel-Kamera. Micro-SD-Steckplatz ist drin, Android 2.2. Was für ein Displaygröße ist das? Kann man hier kaum erkennen. 320x200. 320x200? Achso, 3,1 Zoll. Ah. 3,31 Zoll. Also ja, gut, ist gar nicht mal so klar. Ja, es geht. Also ich meine, es ist in Ordnung für das Geld. Ja. Ich mein, einen Riesennachteil hat es allerdings. Das sind 160 Megabyte Telefonspeicher. Das ist natürlich gar nichts. Ja, das hat auch 600 Megabyte. Apps ist es zu, ne? Also. Das hat auch das 6 Megahertz Prozessor. Ne? Mhm. Aber ich denke, für einen Einsteiger ist es durchaus interessant, wenn einer jetzt noch nicht weiß, möchte ich Android haben, ja oder nein, dann gibt es ja noch dieses tolle Netz, was Aldi da noch mit anbietet, auch für einen recht interessanten Preis. Und ich denke, für jemand, der sagt, ich weiß noch nicht genau, ich möchte mal einsteigen, ohne großes Risiko, ist es tatsächlich, denke ich, zu empfehlen. Da ist anscheinend noch ein spezielles Navigationsprogramm dabei. Ne? Da ist Navigon drauf, ja. Navigation Gopal nennt sich da irgendwie. Das braucht man aber nicht, Leute. Leute, nee, nochmal, Google Maps ist das beste Navi im Moment. Hoffentlich kann man das getestet. Hoffentlich kann man das deinstallieren, hätte man wieder mehr Speicher. Ja. Wie gesagt, grundsätzlich finde ich das eine tolle Idee. Mhm. Und was heißt eine tolle Idee? Ein interessantes Gerät. Mhm. Wo das plötzlich kommt, keine Ahnung. Also es muss von Samsung doch ein neueres Gerät sein. Ja. Ich habe nämlich schon nie vorher davon gehört. Mhm. Und ich glaube, dass die wahrscheinlich genau für diesen Zweig, für diesen Verkaufszweig das Gerät produziert haben. Mhm. Also es wird wahrscheinlich noch in anderen Discountern auftauchen. Mhm. Übrigens gibt es hier noch ein kleiner Vermerk. Mit integrierter Medion-Navigation. Ja, hab ich schon gesagt. Also das ist nicht Navigon. Nicht Navigon, ja. Ich habe Navigon gelesen, dabei steht da Navigation. Okay, ob das jetzt wirklich was taugt, also naja. Ja gut, aber wie gesagt, die bei den Wertungen war ja die Navigation von Google Maps dann doch so gut, also dass selbst Hardware-Geräte da im mittlerer Preisklasse, bis zur hohen Preisklasse sogar, da zurückstecken mussten. Mhm. Gut, was mache ich mit meinem Smartphone? Das ist ja die Frage immer. Ja, was macht man? Wenn jemand nach Android fragt oder überhaupt, wenn man jemanden vermitteln will, hier, guck mal, voll das geniale Handy, ja, das brauche ich nicht. was soll ich damit machen? Brauche ich nicht. Ich telefoniere ja nur damit. So. Das Übliche, ja. Aber die Frage, was macht man mit seinem Smartphone, ist doch mal interessant. Und da gibt es jetzt eine Studie, hast du hier geschrieben. Also ja, ich weiß, was ich mit meinem Smartphone mache, alles. Es gibt von der University in Cambridge, gibt es tatsächlich, oder es ist eine Studie gestartet worden, wo es darum geht, was macht man eigentlich mit dem Gerät, also wie viel Zeit verwendet man damit, welche Apps werden benutzt und. Also sehr persönliche Daten auch, wo man dann Angst haben muss. Also jetzt bitte nicht mit Lichterketten durch die Straßen, ja, das ist freiwillig. Man muss da nicht mitmachen. Aber grundsätzlich finde ich es interessant und ich bin auch der Meinung, man sollte sowas unterstützen, weil durch die Unterstützung von solchen Programmen kann man Funktionen und Möglichkeiten der Geräte schlicht und einfach verbessern. Mhm. Und die University of Cambridge, glaube ich nicht, dass die irgendwelche bösen Hintergedanken haben. Insofern ist es vielleicht sinnvoll, sich mal für diese Geschichte anzumelden. Also ich habe den Artikel, habe ich anscheinend, ich weiß nicht, entweder habe ich da eine falsche Webseite erwischt. Ja, ich habe es gerade eben auf Google. Habe ich falsch verlinkt, dann habe ich falsch verlinkt. Aber die Website selbst, die Cambridge-Website, die ist richtig verlinkt. Okay. Und dazu gibt's ein Tool, das nennt sich Device Analyzer und braucht mindestens Android 2.1, also dieses App zu installieren und man registriert sich und viel Spaß dabei. Es ist übrigens auf dem Android Market auch direkt zu bekommen, man muss es also nicht von Cambridge runterladen. Mhm. Okay. Jo. Ah, wir haben ja vorhin von Geocaching gesprochen. Da könnte deine nächste App da, die du da drin hast, auch interessant sein, ne? Die hat allerdings einen anderen Hintergrund. Mhm. Und zwar, immer wieder wird das Thema angesprochen, was mache ich eigentlich, wenn ich im Wald bin? Was mache ich eigentlich mit der Google Maps Karte, weil da sind ja nicht genug Wanderwege und sowas drin. Mhm. Und bei der Recherche, was das betrifft, bin ich auf einen Artikel gestoßen, der so ganz nebenbei dieses Programm erwähnt hat. Und zwar heißt es Oryx Maps. Oryx Maps geschrieben. Das ist ein Programm, welches mir ermöglicht, erstens verschiedene Karten zu verwenden, unter anderem auch die OpenStreetMap-Karte, die ja bekanntlich sehr viel Wanderwege drin hat. Und diese auch offline zu speichern. Wir hatten schon mal ein Programm, welches offline speichern konnte, allerdings war das sehr langsam und war auch nicht von den Funktionen her nicht so umfangreich wie dieses hier. Also man kann, wie gesagt, jede Menge verschiedene Maps verwenden. Man kann Maps speichern, was jetzt gerade für Outdoor durchaus Sinn macht, weil man hat ja nicht immer 3G-Empfang. Und was auch noch dazu kommt, man kann auch die Route tracken, die man macht. Man kann von denen ihren Servern auch es gibt verschiedene Dienste, auch von den Diensten Tracks runterladen und kann die laufen. Es gibt noch einen Punkt Geocaching, aber das konnte ich noch nicht austesten. Also es gibt wohl eine Map mit Geocaches, die hat aber bei mir nicht funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch daran, dass ich, als ich das getestet habe, nicht besonders guten Empfang hatte. Okay. Also grundsätzlich für jemand, der gerne wandern geht, ist das ein ganz guter Ersatz für einen Garmin. Wie es mit der Energie natürlich aussieht, das ist ein anderes Thema. Wir dürfen nicht vergessen, die Smartphones verbrauchen beim GPS doch unwahrscheinlich Saft. Und ob der wirklich dann eine 15-Kilometer-Tour aushält, ist ein anderes Thema. 15 Kilometer, wie süß. Ja, wir können froh sein, wenn er 5 aushält. Nein, auch die Bewertungen allgemein sind recht gut. Ich muss noch ein bisschen noch auch mehr mit rumspielen. Auch hier, das habe ich auch erst vor kurzem entdeckt. Es sieht aber bis jetzt sehr vielversprechend aus und ich werde es auch mal draußen testen. Ja, was hast du denn hier noch? Das HTC Sensation am 30. Juli. Ja, was ist denn los? Was machst du denn jetzt? Wie, was mache ich jetzt? Jetzt musst du ja noch warten. Ja, das ist ein Albtraum. Also, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, wieso 30. Juli? Soweit ich weiß, hat Vodafone das Exklusivrecht für 30 Tage. Das war mir bekannt. Also, wenn es mehr war, habe ich es zumindest nicht mitbekommen. Es hieß 30 Tage, es ist ja jetzt schon auch relativ lange auf dem Markt. Ah, du. Man kann im Moment nur gebrandete Vodafone-Geräte Ach kaufen. so, das ist es. Also du meinst mit diesen, kommt am 30. Juli, also die ungebrandeten Telefone. Ganz genau, die Version, auf die ich warte. Was auch interessant ist diese Preispolka, die da stattfindet. Der eine Anbieter will fast 700 € haben, der andere Anbieter 550. Die Vodafone-gebrandeten Geräte werden inzwischen nicht gelogen, schon für 450 rausgedonnert. Also es ist Ja, echt interessant. wir können die Anbieter, die verkaufen, wenn es sie noch gar nicht gibt, oder ist das nur Vorbestellung dann? Das sind Vorbestellungen, Okay. genau. Das sind Vorbestellungen. Wobei die wohl für mich interessanteste Vorbestellvariante, wenn ich es vorbestellen will, ist Amazon momentan vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Also Ah. die passen schon. So, jetzt hast du Werbung gemacht. Wir werden aber nicht von Amazon Macht bezahlt. nichts, Entschuldigung. Das war eine Firma im Netz, wo man bestellen kann. Entschuldigung. Ja, genau. So, das ist so eine kleine da. Nein, also was mich ein bisschen erschreckt hat, ist, dass gebrandete Version inzwischen so billig verhauen wird mit 450 €. Entweder ist es so katastrophal schlecht oder die Preise sind einfach viel zu hoch angesetzt gewesen. Ja, ich denke auch, dass die ungebrandete Version auch dann noch fallen wird, ja, weil es gerät erstmal auf den Markt und ja. Gut, ob jetzt das mit dem Branding was zu tun hat. Ich glaube, die meisten Leute werden das erstmal jetzt eher am Anfang erst gar nicht großartig merken. Gut, man wird sich wahrscheinlich aufregen mit diesem so ein bisschen Crapware, die da drauf ist. Also ja, Programme, die man eigentlich nicht haben will und auch nicht runterlöschen kann dann. Ja. Weiß nicht, wie viele Vodafone-Apps da jetzt drauf sind. Aber ich meine, am Anfang wird man das jetzt erstmal nicht merken. Ärgerlich wird es erst dann, wenn man feststellt, dass die freien HTC Sensations vielleicht ein Update schon längst haben und dann Monate später kommt vielleicht dann das Vodafone-Update. Ja. Das wird Das dann. weiß man natürlich nicht. Das. Und ich will jetzt auch nicht spekulieren, aber vielleicht hat es auch was mit dem Bootloader zu tun. Weil wir wissen ja, dass die momentan verfügbaren Geräte nicht, dass da ein Lock drin ist. Ja. Und es gibt ja auch die Aussage, dass wohl eine App kommen soll, die dies wieder aushebelt. Genau. Die Frage ist, geht diese App dann auch bei den vorgebrandeten Geräten? Ja. Weil ich kann mir Also vorstellen, dass da vielleicht ein Problem gibt und dass deswegen die Leute die Geräte abstoßen. Ja, also die App, die den Bootloader freischalten, die ist dann offiziell von HTC und ja, die dann halt funktioniert auf dem Vodafone gebrandeten Geräten, weiß man nicht. Auf der anderen Seite, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass jetzt die normalen Leute, die sich ein HTC kaufen, auf irgendwas mit dem Wort Bootloader überhaupt anfangen können. Ja, aber sind wir mal ehrlich, ich könnte doch hingehen, könnte sagen, okay, ich kaufe mir jetzt so ein Gerät für 450 €. Ja, schalte mir das mit der App frei, hol die Original-Firmware und mach die Original-Firmware drauf. Dürfte kein Thema sein. Ja, wenn die Original-Firmware Es gibt ja irgendwo hardwaretechnisch kriegst, keinen Unterschied. ja, wenn du die kriegst, ja. Wenn du die Ja, kriegst, ja. okay. Weil das ist ja wieder eine andere Geschichte, ja. Ich meine, du kannst jetzt zwar so Mods draufhauen und so, das ist ja kein Problem. Die gibt's, also gibt's ja alle möglichen Variationen, aber die Original, komplett HTC Sense 3.0, ob, ja, da müssen wir mal gucken, ob sie überhaupt irgendwie gibt. Gut, egal. Auf jeden Fall, gut, das HTC Sessions ungebrandet kommt wohl erst am 30. Juli. Sehr, sehr schade. Ja, gehen wir doch zur Apps der Woche. Genau, gehen wir mal zu den Apps der Woche. Ich habe diesmal eine relativ kleine App, die ich allerdings schon lange verwende und auch mit sehr zufrieden bin. Die heißt S-Banking und Sparkasse Banking, wenn man es aussprechen will, und ist ein Programm, um halt eben Kontostand zu überprüfen und auch den ein oder anderen, ich muss jetzt gerade mal gucken, was ich verlinkt habe. Habe ich die kostenfreie Version verlinkt oder die kostenpflichtige? Weil es gibt zwei Versionen. Es gibt eine freie Version, da kann man nur den Kontostand abrufen. Und es gibt eine kostenpflichtige Version, die relativ günstig ist, also mit 79 Cent ist es, oder Entschuldigung, 66 Cent, Du überhaupt kein Thema. hast die Die Pay-Version genannt, ja. kostenpflichtige, genau. Und da habe ich auch die Möglichkeit, in entsprechenden Unterkonten reinzugucken und auch jeden einzelnen Buchungssatz zu beobachten. Also bei der freien Jetzt, Version ja. kann ich bloß sehen, wie mein Stand ist. Und bei dieser Version kann ich auch sehen, was wurde wie verbucht. Okay, jetzt mal eine Frage. Ja. Erstmal, diese App. Warum eine App? Diese App ist das. Das ist ja von einer anderen Firma, sage ich mal. Ist nicht von der Sparkasse direkt, richtig? Nein, das ist von Star Finanz. Von denen kommt auch das Star Money, wenn das jemand kennt. Warum zum Henker sollte ich eine App benutzen, für Internetbanking zu machen, statt der Web-Oberfläche? Und dazu auch noch eine, die eventuell was kostet. Erstens, weil halt die Anzeige entsprechend optimiert ist. Also das sieht halt ein bisschen anders aus, ist sehr schön gemacht. Schon mal das eine. Und dann kommt es darauf an, über welchen Weg. Also diese App geht nicht über das HTTP-Protokoll, sondern es gibt ein Protokoll, welches ausschließlich von solchen Softwaren verwendet werden, auch von Star Money. Mhm. Die kommunizieren ein bisschen anders. Dadurch ist es in Anführungszeichen, ich sage extra in Anführungszeichen, bevor du jetzt irgendwas sagst, ja, in Anführungszeichen ein bisschen sicherer, wie jetzt direkt von der Webseite abzufragen. Vor allen Dingen kann ich dann nicht gefaked werden, wie zum Beispiel über Phishing oder so. Ne? Da kann man nur hoffen, dass Star Finanz vertrauenswürdig mit deinen Daten umgeht. Ja, wie gesagt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Homebanking mache auf dem mobilen Telefon, dann werde ich das nur über HTTPS machen, über eine gesicherte Verbindung und auch nur direkt mit der Bank-Webseite. Alles andere ist mir zu heiß. Ja, wobei, wie gesagt, gerade da finden ja die gemeinen Sachen statt, ne? Der Weg zur Bank, also wenn das irgendwie entsprechend umgeroutet wird durch irgendwelche Phishing-Attacken. Ich weiß, dass du, das erkennst und auch weißt, wo du drauf gehst. Und du wirst wahrscheinlich auch manuell eingeben und niemals über einen Link. Aber der Otto-Normal-User... Warum sollte ich das machen? Ich gehe ja nicht in meine andere Seite, um meine Homebanking-Seite aufzurufen. Ich habe da einen Bookmark drin, und dann kriege ich da drauf und da erscheint die Eingabemaske von der Bank und dann ist alles gut. Wenn man natürlich eine Mail bekommt... Das ist ja gerne eine Methode, die gemacht wird, dass irgendwelche Namen, wo man sich leicht vertippen kann, einfach die vertippte Version registriert wird und darüber dann eine Umleitung läuft. Und dann kriegst du dasselbe Bild angezeigt und schon ist passiert. Ja, da habe ich aber Glück, dass... Das gab es mal bei eBay, gab es das mal. Ne? Da habe ich aber Glück, dass meine Bank alle möglichen Kombinationen schon reserviert hat. Ja, also nochmal gleich vorweg, weil du jetzt so Zweifel geäußert hast. Also die Firma Star Finanz GmbH ist mir bekannt. Nein, das war jetzt nicht... Die Hauptanwendung auf dem PC von denen und bin damit auch sehr zufrieden. Und ich finde es ganz praktisch. Erstens geht es viel schneller wie über die Webseite. Ja. Und dann ist auch wichtig, Kontenbewegungsdaten werden ja nur 90 Tage gespeichert bei der Bank. Die Software speichert auch darüber hinaus. Gut. Die Daten sind übrigens per Passwort geschützt und verschlüsselt abgelegt. Okay, gut. Also gut. Aber man kann ja auch keine Transaktionen hier machen. Das kann man nicht. Das war wohl angedacht mal, dass das kommen soll. Moment mal. Aber haben wir wieder. Moment mal, man kann keine Transaktion damit machen? Nein. Das ist gut. reine Übersicht. Einfach zum Reingucken, wie sieht es momentan aus auf meinem Konto. Gut. Okay. Alles klar. Meine steht hier Überweisung, aber ich habe diese Funktion noch nicht gefunden. Gut. Wie auch immer. Jedem das Seine, sag ich immer. Und ich habe halt so ein bisschen die Überlegung, es geht immer alles weiter weg von... Doch, entschuldige, ich muss mich korrigieren. Natürlich, Überweisung geht, stimmt. Ich habe es nur noch nicht benutzt. Gut, wo ich gerade das eine Bild, es geht. Also man kann überweisen mit, aber es ist ein bisschen versteckt. Aber es geht. Gut. Aber ist ja auch wurscht. Du hast ja schon deine Meinung dazu geäußert, also. Ja, jetzt wo eben alles eben Richtung Web-App geht, jetzt noch eine App zu machen für, sagen wir mal, ein strittiges Thema mit dem Homebanking-Mobil. Ja, also ich bin da nicht ganz so, das wäre mir nicht ganz so geheuer. Nichts natürlich gegen die Firma Star Finanz GmbH. Die scheint auch hier jede Menge Programme in dem Bereich anzubieten. Also die haben auch ein Programm für die Volksbank Raiffeisenbank zum Beispiel. Ja. Und es wird sicherlich auch, wie gesagt, seine Fans finden. Aber ich bin da doch, ich möchte gern alles im Web haben. Ja, und dann ist das schon gut, dass direkt zu der Bank dann diese Verbindung besteht. Ne? Übrigens auch, habe sehr lange gebraucht, bis ich mir überlegt habe, ob ich jemals Giropay oder sowas benutzen soll. Ja? Mhm. Aber meine Bank hat da zum Beispiel ausführlich dargelegt, dass sie mit Shiro Pei zusammenarbeiten, dass das alles 100% okay ist und so weiter. Na gut, wie auch immer. Aber ist es überhaupt notwendig? Du hast doch, glaube ich, auch eine Kreditkarte, oder? Ja, natürlich, aber ja, nicht überall kann man die Kreditkarten benutzen, nicht überall kann man Shiro Pei benutzen. Mittlerweile braucht man zig Bezahlungsmethoden, um alles perfekt auszunutzen. Bei dem einen zahlst du für PayPal extra Versand oder extra Gebühr, beim anderen haben die bei Runes of Magic, wenn du bestimmte Zahlungsarten benutzt, ja, kriegst du das Doppelte von dem, was du gekauft hast, an zum Beispiel an Diamanten und so weiter, ja. Es ist wirklich der Hammer. Also du kriegst quasi das Doppelte an Wert, nur weil du ein spezielles Zahlungsverfahren nutzt. Ja. Und das habe ich ja jetzt schon bei anderen Firmen gesehen, die zum Beispiel dann keine Versandkosten mehr haben oder eben keine Gebühren draufschlagen und so weiter und so weiter. Ah ja. Also deswegen. Ja, gut, grundsätzlich sage ich mal, ja, kann man. Ist mir Zeit für NFC-Bezahlung. Ja, genau. Also ich habe auch noch eine App der Woche und zwar nennt sich das Aquapets. Ja, ich hätte es fast wieder rausgenommen jetzt als App der Woche, weil bei dem letzten Update... Sind das Wasseraufbereitungstabletten? Na, jetzt warte mal. weil bei dem letzten Update hat das Programm irgendwie was bekommen, wo so Notifications, das kommt dazu gleich noch, oben anzeigt, ja, und damit läuft ein Teil von dem Programm, sobald es installiert ist, immer im Hintergrund. Und das kann nicht sein, Leute. Also das ist echt schlimm. Deswegen gibt's heute die App der Woche bei mir nur mit einer Empfehlung mit Fragezeichen versehen. Ja, weil ansonsten ist das ist ein Spiel und das ist einfach genial. Es ist sage und schreibe über 22 Megabyte groß, uninstalliert. Ja. Uninstalliert. App to SD wenigstens? Moment mal, ja, ich glaube ja. Also ich denke, das muss man, glaube ich, ne? Es ist wirklich ein schönes Spiel. Da gibt's absolut nichts dran auszusetzen. Das Spielprinzip ist super einfach. Man angelt, ja, und man zieht sich immer wieder neue Fische an Land, ja. Das sind ganz auch ganz verrückte Kreaturen dabei, ja. Und mit der Zeit kriegt man Geld, damit kann man sich wieder neue Köder kaufen, auch das Level bestimmt, welche Köder man benutzen kann zum Beispiel und jetzt hört sich das wie so eine Fischsimulation an, ist es überhaupt nicht, das ist gerade ein reines Spaß-Game, ja? Aber das macht halt dadurch, dass es so viele verschiedene Fische gibt, die man entdecken kann, ja? Und die auch noch klassifiziert sind nach gewöhnlich, ungewöhnlich oder rar. Oder ich glaube, es gibt sogar noch ultimativ. Ja? da macht es richtig, richtig Spaß. Man fischt einfach immer weiter und immer weiter, weil man neue Exemplare kriegen möchte. Wenn man zum Beispiel welche doppelt hat, kann man die verkaufen. Dann hat man wieder mehr Geld, wo man wieder Köder davon kaufen kann. Man kann sich immer weiter verbessern. Also so richtig schönes Spiel, wo man hochleveln muss und so weiter und so weiter. Toll ist, ganz toll ist die Funktion, man kann also in sein Aquarium gehen, man kann schon ein richtiges Aquarium anlegen mit den Fischen, die man gefangen hat. Ja. Das Aquarium kann man auch, ja, wie man so schön sagt, jetzt sharen, ja, also auf Facebook oder Twitter kann man das posten und dann können die Leute quasi auf den Link gehen und dann sehen die live quasi dein Aquarium mit den Fischen, die da drin sind. Wenn du da reinmachst, dann sehen die das auch und so weiter. Also richtig toll. Ein Aquarium quasi im Web noch. Und nicht nur da. Man kann tatsächlich auswählen, dass man dieses Aquarium als Live-Wallpaper nehmen kann. Und dann kannst du das. Deswegen aber auch im Hintergrund dann, ne? Na, Moment. Dann kannst du das im Hintergrund dann sehen. Ja, also das Live-Wallpaper. Aber das mit dem Live-Wallpaper ist was anderes. Das ist ja klar. Wenn du das aktiviert hast, läuft was im Hintergrund. Aber auch wenn du das nicht aktiviert hast, kommen jetzt die Notifikationen, dass zum Beispiel deine Fische im Aquarium zufrieden sind oder dass die Futter brauchen oder sonst irgendwas. Das heißt aber, da läuft ein Notification-Service jetzt immer im Hintergrund. Das finde ich nicht gut. Entweder spiele ich oder ich spiele nicht. Basta. Dann können von mir aus die Fische verrecken in dem virtuellen Aquarium, ja. Wenn ich die App nicht anhab, dann möchte ich da nichts im Hintergrund laufen haben, ja. Ich werde wahrscheinlich deswegen die App sogar wieder deinstallieren. Das nervt total. Vor allem die Notifikation kommt auch hier einfach so rein. Ja, man kann auch hat auch keine Möglichkeit, die Notifikation auszuschalten. Das ist also sehr nervig. Okay. Ja. Aber wie gesagt, die Idee mit dem Live-Wallpaper finde ich super gut. Mit dem Web-Aquarium, dass man quasi damit machen kann. Sehr schöne Sache. Und das Spiel macht auch Spaß. Die Abläufe sind zwar immer gleich. Ich kann mir vorstellen, dass das nach einer Zeit dann langweilig wird. Bisher ist es bei mir noch nicht langweilig geworden, aber ja, es macht auf jeden Fall Spaß, finde ich. Genau. Kannst du mal gucken. Auf dem Tablet wirst du es sicherlich unterkriegen. Auf Motorola wahrscheinlich nicht. Nee. Also nochmal kurz zurückzukommen auf diese Cambridge-Geschichte, den Device Analyzer heißt übrigens das Programm genau. Das ist bewertet, ja. Das ist unglaublich, mit 4,4 Sternen. Okay. Und hat hier fast nur, was heißt fast nur? Ja, okay, es gibt nur 3 Kommentare dazu. Ja, guckst du wieder im deutschen Market, ne? Nee. Okay. Nee, das ist alles hier Englisch, verstehe kein Wort. aber die Leute. Ist ja Englisch hier. Auch interessant und ich kann das sagen, macht einfach mit und wir können damit auch vieles besser machen. Ich denke, das ist auch für einen selbst interessant, mal rauszukriegen, wie, wo, was statistisch schlicht und einfach benutzt wird. Und okay. Beschreibe auch die Leute, bin mal auf Ergebnisse gespannt und Auswertungen und. Okay, also dann war's das für heute vom Uncast. Du bist ja immer noch da. Ja. Ich muss ja noch sagen, ja, wie die Leute uns erreichen können. Wenn ihr also Fragen habt, Anregungen, Themenwünsche, Kritik oder einfach, wenn ihr nur sagen wollt, wie toll die Sendung ist, danke, ist schon im Voraus, dann könnt ihr euch wenden an oder über Twitter @AndroidCast, Facebook Uncast-Page, E-Mail uncast@thenetcast.com. Und Begleittext und die ganzen Links zu unserer Sendung findet ihr auf uncast.thenetcast.com. Oh, und damit. So, und telefonisch mit 0900. Nein, um Himmels Willen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund und ich sag einfach mal Tschüss. Ja, ich sag auch mal Tschüss. Auch jetzt noch Rios Nummer, genau zuhören. Nein! And